einander. Geschwisterte, sieht man die Sippe brechen. Unerhörtes ereignet sich. Großer Ehebruch. Beier, Alter! Schwert, Alter! Wo Schilde krachen. Windzeit! Wolfszeit, ehe die Welt zerstürzt. Der eine schaut den anderen nicht mehr. Belegt ihn.